Ja, herzlich willkommen zur Klingding-Sendung. Nach Sollst du jetzt Klingding, die Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93.0, 101,4 im Kabel oder bei DAB Plus oder auch als Livestream hörbar unter www.fsk.org. fsk-hh.org, genau so war das. Und die Klingding-Sendung heute wieder ganz im Blick auf Blurred Edges. Blurred Edges, das Festival, das am 2. Juni beginnt und endet am 18. Juni 2023. 66 Veranstaltungen an 17 Tagen in 35 Orten in Hamburg. Experimentelle Musik jenseits des Mainstreams und jenseits von Genregrenzen. Die Konzerte sind zustande gekommen als, ja, das, kurz gesagt, Blurred Edges ist ein Produzentenfestival und die Produzenten, das sind in diesem Fall vorwiegend Musikerinnen aus Hamburg, die ihre Programme zusammengestellt haben und die dann präsentieren in den jeweiligen Konzerten. Informationen über Blurred Edges gibt es unter www.blurrededges.de oder www.vamh.de. Und ich kann schon jetzt sagen, ich bin heute nicht allein im Studio, sondern wir sind so, ich habe 5 Gäste. 4 davon sind der Piano Breakfast Club oder Club, der am 18.06. in der GEDOG spielen wird. Sie werden sich gleich selbst vorstellen und ich gehe nur mal kurz das Programm durch, das wir vorbereitet haben für die nächsten 2 Stunden. Es sind 9 Konzerte im Rahmen von Blurred Edges, wo mir Musikerinnen und Musiker Tracks zugesandt haben, die entweder von ihnen sind oder von den Gruppen, die dort auftreten werden bei den Konzerten. Es beginnt am 18.06. mit einem Konzert von Sonopol im Faktor. Das sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Dann geht es weiter am 16.06. Dann geht es natürlich weiter mit dem Piano Breakfast Club, der auch am 18.06. ist, aber ich glaube 4 Stunden früher als das Sonopol-Konzert. Und dann geht es weiter zum 16.06., 14.06. und so weiter. Das werde ich noch im Einzelnen dann irgendwie darstellen und was zu den Konzerten sagen. Jetzt erstmal die schon angekündigte Aufnahme von Felix Mayer, der das Sonopol-Konzert am 18.06. organisiert, das im Künstlerhaus Faktor stattfindet. Sonopol ist eine Konzertreihe von Felix Mayer organisiert und das ist das 26. Konzert mit Kompositionen und Improvisationen von Luise Volkmann, Dong Zhu, Christoph Funabashi, Felix Mayer und Heiner Metzger. Christoph Funabashi spielt E-Gitarre, Objekte, Heiner Metzger Klarinetten, Soundtable, Objekte und Felix Mayer Posaune und Objekte. Es gibt mehrere Stücke, das genaue Programm steht noch nicht so ganz fest, aber klar ist schon, dass Luise Volkmann ein ausgedehnteren Solopart haben wird. Sie ist ja auch die zweite Gastkünstlerin neben Dong Zhu. Und ihre spezielle Arbeit als Saxophonistin wird da in entweder Stücken oder Improvisationen von ihr zu hören sein. Dann wird Dong Zhu ein Stück spielen, Found Violin, ein Improvisationsset, in dem die Violine wie eines von vielen Found Objects verwendet wird. Jetzt aber der angekündigte Track von Felix Mayer. Der hat den Titel Der verpasste Moment. der verpasste Moment nach dem gleichnamigen Gedicht von Jordanka Beleva. Die Sounds sind elektromagnetische Felder aus der Würzburger Innenstadt. Das nächste Stück von Felix Mayer hat den Titel Loch 8 und ist entstanden für einen Open Call seiner Ausstellung. Klangmaterial sind Laufgeräusche von Phonographen und Grammophonen aus dem Museum, also dem Phonomuseum St. Georgen, und einem Plattenteller, den ich mit Bassbogen und Marimba-Klöppeln bespielt habe. Nachbearbeitung gibt es nicht. Ich habe die Aufnahmen nur mit Granularsynthese zerstückelt, so der Text von Felix Mayer, und das hören wir jetzt. Das war das zweite Stück von Felix Mayer, und wir sind gleich in Vorbereitung, sind schon in Vorbereitung für das Gespräch mit dem Piano Breakfast Club. Der Piano Breakfast Club ist vollständig hier im Studio, und ich bitte die Musikerinnen und Musiker, am besten sich selbst erstmal vorzustellen. Bernhard, du beginnst mal. Ja, wir sind der Piano Breakfast Club. Vielleicht stellen wir uns einfach mal alle kurz namentlich vor. Vielleicht zuerst. Jennifer Heimer. Daria Carmina Jansifova. Steven Zanotto. Okay. Entschuldigung. Ja. Und Bernhard Vograscher. Ja, die zwei Mikros sind am besten. Ja, ja. Jennifer, du musst das ziehen. Das ziehen, ja. Gut, nachdem wir die technischen Probleme geklärt haben, ja, genau. Vielleicht die erste Frage, wie kam es zur Gründung des Piano Breakfast Club? Wir haben vorhin ausgewürfelt, wer diese Frage heute beantworten muss, und das Los ist leider auf mich gefallen, also mache ich das jetzt. Der Piano Breakfast Club, es ist so, wir vier, wir kennen uns eigentlich schon eine ganze Reihe von Jahren aus allen möglichen Projekten und wir haben einfach festgestellt, dass wir wahnsinnig gerne zusammenarbeiten. Wir finden auch, dass wir vier uns eigentlich ganz wunderbar ergänzen. Und wir hatten eigentlich Sehnsucht, mal wieder ein richtig schönes Avantgarde-Klavierprogramm zu machen. Und gleichzeitig ist die Geschichte ja die, dass man als Pianist oder als Pianistin im Normalfall ja einfach Einzelkämpfer ist. Und wir arbeiten ja so gerne im Ensemble. Und dann gibt es, wenn man zu mehreren Klaviermusik machen möchte, gut, dann gibt es Stücke für zwei Klaviere, das ist organisatorisch immer sehr aufwendig. Oder es gibt vierhändige Stücke, die sind aber so ein bisschen unpraktisch, weil man sich an dem Instrument eigentlich immer wieder gegenseitig ins Gehege kommt. Und dann haben wir einfach eine ganze Reihe von Frühstücksmeetings überlegt, wie wir eigentlich dahin kommen können, dass wir mit einem Flügel ein wirklich schönes Ensemble-Programm kreieren können. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert und haben Stücke gefunden, zum Beispiel Stücke für drei PianistInnen an einem Flügel. Genau genommen sind das zwei Stücke von Francesco Filidei für einmal zwei Hände und zwei Hintern, einmal vier Hände und einen Hintern. Und so haben wir also verschiedene Settings einfach gefunden und am Ende hatten wir ein wunderschönes Programm zusammen, wo einerseits jeder von uns mindestens ein Solostück spielt. Wir haben ein sehr schönes, vierhändiges Stück von Sascha Lemke da mit drin. Das nennt sich Albumblätterer, wo es die üblichen Probleme eigentlich auch gibt, die immer passieren, wenn man am Klavier spielt und umblättert und immer geht irgendwas schief und am Ende dieses Stückes werden die Saiten sogar zerrissen. Es löst sich die Musik dann gewissermaßen in Luft auf. Und dann gibt es eine Sache, von der träumen wir im Moment immer noch, nämlich dass wir irgendwann auch ein wirkliches Quartettstück an einem Flügel aufführen können. Dieses Stück gibt es noch nicht, da müssen wir noch überlegen, wer uns das schreiben wird. Vorläufig decken wir diesen Bereich mit einem wunderschönen Stück von Francesco Filidei für vier LuftballonspielerInnen ab. Und die rote Linie in dem Programm ist dabei eigentlich, dass wir strikt Avantgarde, experimentelle Musik spielen. Da sind wir auch wahnsinnig dankbar, dass Blurred Edges da eben genau den richtigen, den passenden Rahmen dafür bietet. Und ansonsten darf es aber ruhig, selbstironisch, unterhaltsam, bunt, verspielt sein und es soll Spaß machen. Also wir fühlen uns so ein bisschen für die unterhaltsame oder die leichtfüßige Seite der neuen Musik zuständig. Und nach all diesen Frühstücksmeetings, in denen dieses Programm so entstand, was sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, es war ursprünglich eine Idee von Jennifer und derjenige, der dann den Namen für unser Projekt letztendlich aus dem Hut gezaubert hat, das war Steven und dank dieser ganzen Piano Breakfast Meetings sind wir nun also der Piano Breakfast Club, auch noch eine Anspielung darauf, dass wir die Programme gerne in einem etwas, wie soll man sagen, nicht allzu steifen Setting ansiedeln. Es darf also gemütlich sein. Und ja, das ist das, was der Piano Breakfast Club ist und sein will. Gibt es noch, gibt es euch schon lang? Es gibt uns als Idee seit circa vielleicht einem Dreivierteljahr. Und wir haben jetzt sozusagen unser Premierenkonzert hatten wir in Leipzig Ende April und dann gleich eine Woche später in Hamburg in der Alfred-Schnittke-Akademie. Das war sozusagen unser Hamburg-Debüt. Wir spielen jetzt eben am 18. Juni bei Blurred Edges und haben für den Sommer haben wir eine Einladung zu einem interessanten neuen Musikfestival in Schweden, in Kalf. Und möglicherweise gibt es eine Gelegenheit, dass wir auch Ende des Jahres, also wir haben eine Einladung nach Korea, wir müssen noch gucken, ob sich das realisieren lässt und wir sind so im Aufbau, aber erstmal ist es eigentlich sehr schön schwungvoll losgegangen und wir hoffen, dass es so weitergeht. Und dazu sagen muss man auch noch, dass wo das Konzert stattfindet, das ist auch eine gewisse, nicht so die typische Zeit, es ist um 18 Uhr und findet statt in der GEDOG. Die GEDOG ist eine, ja, vielleicht spricht ihr darüber. Ja, gerne. Also die GEDOG finden wir an die Koppel 66, lange Reihe 75 im Stadtteil St. Georg. Und es ist ein Verein von Ida Demel im 1926 gegründet worden, als Hauptziel Unterstützung talentierte Künstlerinnen. Und dieses Ziel wird bis heute noch verfolgt. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass nur Frauen in diesem Verein, in diesem Kunstform auftreten dürfen, aber primär ist das Ziel des Vereins, es ist ein gemeinnütziges Verein, dass Frauen aller künstlerischen Sparten fördert werden können. Genau. Und ja, also alle sind herzlich willkommen, um 18 Uhr am 18. Juni vorbeizukommen. Es gibt keinen Eintritt. Wir freuen uns auf eine Spende. Ach so, okay, es gibt keinen Eintritt. Gut. Mhm. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen genauer in das Programm. Die erste Programmangabe fällt mir schwer, das auszusprechen. Eini Juhani Rautavaara, Sonata 1 für Klavier. Ja, richtig. Eini Juhani Rautavaara. Genau, das ist tatsächlich ein Komponist, der mir in der letzten Zeit auf dem Herzen liegt. Obwohl er keine experimentelle, im heutigen Sinne, Musik komponiert hat. Aber dennoch finde ich, es ist immer davon abhängig, wem man sozusagen im Publikum hat. Denn Musik hat unterschiedliche Auswirkungen immer auf uns Menschen, je nachdem, was wir gerade so hören in unserem Alltag. Es ist eine Sonate aus Ende der 60er Jahren, die ich spiele. Es ist tatsächlich ein Solowerk in dem Fall. Also es werden nicht mehr als zwei Hände auf dem Flügel kommen. Und das gilt auch für die zwei Tüten, die ich von ihm auch später spiele. Und dann gibt es einen relativ bekannten Komponisten, Philipp Glass, Etüde Nummer 2 für Klavier. Spielt wer? Ja, das spiele ich. Also ich weiß nicht, ob ich viel darüber sagen soll, aber eigentlich, eigentlich bin ich der, sagen wir so, odd one out sozusagen von den in der Gruppe, weil ich eigentlich hauptsächlich Komposition studiert habe und andere Sachen gemacht habe. Klavier war mein tatsächlich war mein Hauptinstrument gewesen, also ja, ist quasi immer noch. Aber ich habe das nicht studiert und ich habe auch keinen Drang, ein Konzertpianist zu sein. Aber mit den anderen drei zusammenzuspielen, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich auch dabei und ich wollte einfach irgendwas anderes beitragen, was leichter ist vielleicht für das Ohr, als eine Art Pause vielleicht. Von den Ganzen. Also ich glaube, dazu möchte ich nochmal das betonen, was Bernhard auch am Anfang gesagt hat. Das ist tatsächlich ein Herzensprojekt und es gibt, also alle Stücke, die wir spielen, wollten wir schon mal irgendwann spielen und nahmen es auch als Möglichkeit, dies auch zu tun mit dem Piano Breakfast Club. Das war schon immer das Ziel, als wir das gegründet haben, dass wir doch Stücke, die wir wirklich unbedingt spielen wollen und nicht diejenigen, die für ein Festival vielleicht ausgedacht wurde. Das heißt, die bestehen aus unserem eigenen Willen sozusagen. Ne? Herzenswunsch, ja, genau. So ungefähr. Wolltest du was sagen, Bernhard? Ich wollte noch dazufügen, dass wir Steven schlicht und einfach zum Ehrenpianisten ernannt haben. Okay. Was immer das heißen mag. Okay. Das hat er sich längst verdient. Okay. Gut, dann geht es weiter mit Francesco Filidei, der ist wahrscheinlich dem wenigsten bekannt. Duo Siegle Paricarlo für Piano und sechs Hände. Das sind aber schon sechs Hände und der Titel sagt drei Buttons, du hast drei Po's gesagt oder drei Hintern oder so. Also es sind insgesamt drei, aber es werden nicht gleichzeitig drei gespielt, sondern wie Bernhard schon erwähnt hat, gibt es vier Hände und ein Hintern und dann gibt es zwei Hintern und zwei Händen oder umgekehrt. Okay. Es kommen nicht alle drei gleichzeitig zum Einsatz. Okay, okay. Man kann gespannt sein, wie das dann geht. Also ich würde zu Philidei vielleicht eine Sache noch eben anfügen. Er hat in einer bestimmten Phase seiner kompositorischen Entwicklung hat er ein paar Stücke geschrieben für eigentlich kleine Gruppen von Musikern, die alle eigentlich von einem erstmal ganz, wie soll man sagen, so ein bisschen grotesk, absurden Setting ausgehen. Er hat zum Beispiel auch ein Quartett ein Quartett geschrieben, in dem vier Musiker einfach nur umblättern, ihre jeweilige Partitur. Das machen wir nicht. Wir machen sein Stück für eben für Ballons, Luftballons. Und wir machen diese Stücke sozusagen zu dritt am Flügel. Und der Charme dieser Stücke von Philidei besteht darin, dass einerseits natürlich das Setting erstmal sehr, sehr eigenartig ist und sehr überraschend, aber der Charme besteht auch absolut darin, dass die Stücke kompositorisch fantastisch bis ins letzte Detail aufgebaut und durchkomponiert sind. Und in dieser Doppelung, also eine absurde Konstellation und ein fantastisch auskomponiertes Stück, sind sie einfach unglaublich charmant. Mhm. Ja, schön, okay. Das Ballonstück nebenbei, das firmiert original unter dem Titel Esercizio di Pazzia, das heißt eine Etüde des Wahnsinns. Ah, okay, gut. Eigentlich haben wir genug Ballons hier, um irgendwas zu zeigen, ja, wenn wir irgendwann dafür Zeit hätten. Ich muss dazu sagen, als das Quartett hier reinkam, bliesen sie Luftballons auf und ich dachte schon, feiern sie jetzt was Bestimmtes, ist das so toll, dass sie jetzt im Studio sind? Nein, das hat ja auch damit zu tun, dass da ein Stück gespielt wird mit Ballons und dass die Anregung war dann natürlich da, irgendwie so eine Klangprobe schon mal da über den Äther zu schicken und wenn ihr Lust habt, gerne, könnt ihr gerne jetzt machen. Dario bläst noch. Bevor wir das machen, ich muss irgendwas fast sagen. Was? Bevor wir das damit beginnen, also das schöne Ballons ist natürlich, dass wir das quasi als Quartett, genau ein bisschen wie ein Streichquartett sozusagen auftreten. Das, als wir das zum ersten Mal aufgeführt haben, haben wir auch ein bisschen so ernsthafte Gestik, aber natürlich ist es auch irgendwie unmöglich. Die Tatsache, dass wir diese Instrumente, sagen wir so, auch nicht so gut beherrschen, weil wir das nicht, keine Ahnung, jahrelang studiert haben, nicht wie Klavier sozusagen, hat auch dazu beigetragen, dass auch einige interessante Momente passieren könnte, wie zum Beispiel irgendwas, was keiner von uns jemals erlebt haben. Und zwar bei einer Aufführung ist ein Instrument bzw. ein Ballon geplatzt, unerwarteterweise, okay. Und einfach so verschwunden. Und ich bin mir sicher, dass Bernhard noch nie ein Instrument gespielt hat, das plötzlich sozusagen verschwunden ist. Und natürlich ist dieser Moment, diese Situation, das macht es ganz einfach. Unvergesslich. Unvergesslich, auf jeden Fall. Okay. Tut mir leid, Bernhard, das musste sein. Willst du wieder vorzählen, bitte? Wollen wir das stimmen? Ja. Oh nein, ich habe nicht genug. So, es geht. Es war zu viel Staub, glaube ich. Was machen wir? Den Beginn vielleicht, den Beginn, ne? Okay. Das geht's. Die Kurzfassung. Das war ein kleiner, jetzt querfeldein improvisierter Auszug aus dem Klangspektrum des Stücks. Tatsächlich hat Philly Day ziemlich lexikalisch sämtliche denkbaren Klangmöglichkeiten, die man mit Ballons so erzeugen kann, hat er untersucht. Und auch dieses Stück ist einfach kompositorisch über eine Länge von 7 Minuten wirklich völlig fantastisch aufgebaut. Abgesehen davon, dass das Publikum bestens unterhalten wird. Aha. Was mich noch interessieren würde, so einfach von Musiker zu Musiker, wie ist das notiert? Ist das grafisch notiert? Das oder? Wollte ich gerade erwähnen, dass das tatsächlich, wir haben jetzt improvisiert und er hat alles ins Detail notiert. Rhythmisch ist es sehr präzise notiert und es hat einfach eine ziemlich lange Legende. Man muss sich diese Zeichen merken, verstehen. Man muss die Instrumente sozusagen und die Schreibweise, die Notationsweise, also wie das notiert wurde, auch zuerst lernen natürlich. Nur die Pausen sind so, wie wir sie kennen. Aber das ist auch nicht unähnlich wie bei Extended Technique bei Geige oder so. Okay. Das ja, muss man auch lernen. Genau, eine neue Sprache, die von ihm sehr, sehr gut beschrieben worden ist. Also bis auf die, sogar auf die Farbaufteilung der Ballons. Okay. Stimmt, das passt noch. Mhm. Okay, dann habt ihr mir ja einen Track, vielleicht als kleine Pausen, ein kleines Pausenangebot, habt ihr mir einen Track zugeschickt von Gordon Campbell. Ich glaube, Jennifer, du kannst da ein bisschen mehr dazu sagen. Das ist ein Stück. Ja, das war ein Stück, das ich habe, also diese Aufführung habe ich letztes Jahr bei Blurred Edges gespielt. Und ich habe das auch dieses Jahr wieder gespielt. Das ist ein Stück, das hat sehr viel Power, also teilweise die Pianist muss so laut als möglich spielen und auch so schnell als möglich, aber es hat auch wahnsinnig viel Humor drin. Es hat auch ein bisschen Elektronik, so dreimal kommt ein Soundfiles und kommt auch ein bisschen erweiterte Techniken mit Flageolets im Klavier. Und ich finde, was lustig ist und macht sehr viel Spaß für die Pianisten, ist die Anweisungen teilweise für verschiedene Teile von das Stück. Das Stück heißt Schmackes mit Variationen. Und zum Beispiel die erste Notation, es sagt man, sollte das übel spielen. Und eine nächste Anweisung ist sempre knallhartes Kavumba. noch schlimmeres Krawall Kavumba. Ein krasses Flageolet man muss spielen. Und ein schummermäßiges Rabazamba. extrem brutal, also eine Stelle sagt er extrem brutal mit aller Gewalt, mit beide Pranken tüchtig drauf, aber trotz dieser strengen Anweisungen, ich finde die Komposition lässt sie immer noch so humorvoll bleiben. Es folgt mit zackig wie zuvor und viehisch wummern. Also das sind einige Beschreibungen. Okay. Ja. Das Stück werdet ihr zwar nicht spielen, aber wir hören uns jetzt an. Das ist ja praktisch aus eurem Repertoire, oder? Wollt ihr noch was sagen? Ja. Genau, ich glaube, das ist sogar tatsächlich ein Stück, was wir, Jennifer hat es schon gespielt, wenn ich mich nicht täusche, beim letzten Blurred Edges Festival. Und das ist auch etwas, was uns im Herzen liegt, das Stücke, wie auf leider so ist, es nur einmal oder sehr selten aufgeführt werden. Wir würden gerne einfach einen anderen Weg gehen und Stücke, die uns viel bedeuten und die wir richtig gut finden, einfach öfter dem Publikum zeigen wollen. Und das ist so ein Stück. Okay, gut, dann hören. Ich glaube, das ist auch eine Live-Aufnahme, ja, die du mir geschickt hast. Okay, ja. Dann also Schmackes und Variation. Mit Variation ja. Von Gordon Campbell. Okay. Thank you. Ja, das war Schmackes Variation, komponiert von Gordon Campe und gespielt von Jennifer Heimer, die heute unter anderem zusammen mit dem Piano Breakfast Club im Studio ist. Wir sprechen über Konzerte des Blurred Edges Festivals und konkret heute, jetzt gerade eben, um das Konzert am 18.06.2023 um 18 Uhr in der GEDOC Koppel 66 mit dem Piano Breakfast Club und sind ungefähr in der Mitte des Programms. Da taucht dann ein Komponist auf, der mir auch noch überhaupt nicht bekannt ist, Mats Johansson Papillon, und eine Instrumentierung, die vielleicht auch ganz gut ist zu erwähnen, mit Toy Piano. Was, ich glaube, viele wissen es vielleicht nicht, was ein Toy Piano ist. Vielleicht könnt ihr da aufklären. Ein Toy Piano ist echt so ein Toy. Also es gibt sehr unterschiedliche so Markenbrände für Toy Pianos, aber grundsätzlich ist das ein Spielzeug, was auch ein Piano ist für Kleinkinder. Also es kann ein echtes, also heutzutage wird ein echtes Repertoire dafür komponiert, und für uns vier in die Piano Breakfast Club, wir alle mögen das Toy Piano und spielen häufig drauf. Das ist nicht so die Hauptthema für die Piano Breakfast Club. Also für uns war es mehr interessant, mit Klavierrepertoire zu beschäftigen. Aber in diesem Fall, dieses Stück von Mats Johansson, erscheint auch das Toy Piano. Mats Johansson ist ein schwedischer Komponist. Er wohnt in Göteborg, und wir haben ihm begegnet, als er ein Festival hier in Hamburg besucht hat, wo wir waren alle beteiligt. Und darauf entstand eine Freundschaft zwischen uns und ihm. Er hat auch für mich ein Solo-Toy-Piano-Stück komponiert mit Elektronik und Video. Und er hat auch sein Stück Papillon, was erscheint auf dem Programm am 18. Juni, umkomponiert mit einer neuen Besetzung. Ich glaube, die erste Besetzung war für ein Festival in Korea komponiert. Dieser Titel Papillon ist eine koreanischer Titel, es bedeutet Fragmente. Und so letztes Jahr hat er eine Bearbeitung gemacht für Klavier und Toy Piano. Und eigentlich vor kurzem haben wir die Premiere präsentiert in Leipzig. Und am 18. Juni wird das dritte Mal, das Stück wird gespielt. Mhm. Ich frage mich einfach nur, was war die ursprüngliche Besetzung? Ich glaube, das war Klarinette und Flöte oder so. Und oder vielleicht, ja, oder nicht mit Toy Piano, aber mit Klavier. Ich kann mich nicht genau so gut erinnern. Ja, was mir aufgefallen ist, die Toy Pianos klingen ja alle ganz unterschiedlich. Ne? Das sind das so, also nicht so ein Standard wie Steinway oder sonst was, so, okay, ja, klingt so und so weiter. Ja. Auch unterschiedlich gestimmt. Ja, nie, ach so, die ja. Oh. So da sind ja auch Spielzeug. Sie sind Individuen. Okay. Gut, das nächste Stück ist von der Frau Charlotte Seiter, Gran Passo, für Klavier. Ganz klassisch für Klavier komponiert. Weiß nicht, wer das spielt. Auch Jennifer? Ja, das spiele ich auch. Und das ist die zweite Stück, das ich, dritte Stück, das ich habe von Charlotte Seiter gespielt. Also das ist eine Komponistin, sie wohnt in Berlin wohnhaft. Und sie beschäftigt sich auch mit sehr viel erweiterte Techniken oder eher Innenklavier. Das fasziniert sie sehr. Also Gran Passo, das bedeutet großer Schritt. Und es benutzt die Tastatur und die Innenklavier. Also sie hat auch, ich habe auch ein Stück letztes Jahr bearbeitet, wo das war nur in Innenklavier gespielt sein. Also Gran Passo, das ist ein sehr, für mich ein sehr lyrisches Stück mit so einer wachsenden so, Macht in es. Also man kann das so innerlich spüren, als man spielt das, dass es kann für sie auch ein großer Schritt sein und dass man wird sie ein bisschen inspirieren lassen von dieser so Macht, das kommt raus die Melodie. Also so sehe ich das Stück, dass es gibt sehr viel Empowerment. Ja, leider haben wir keine Aufnahme, okay, aber gut, vielleicht für nächstes Jahr. Das ist ja ein Grund mehr, um zu dem Konzert zu gehen. Und jetzt kommen wir weiter zu einem Komponisten, der aus Hamburg ist, Sascha Lino Lemke, Albumblätterer, Uma Ün oder von 2018, vier Fantasie-Pieces für Piano, für vier Hände. Also, was? Movement to Wonders. Movement, also die erste Satz. Das ist Englisch, erster Satz, okay. Und da können wir auch was hören. Bernhard war so nett und hat mir das Video an eine bestimmte Stelle gespielt, wo wir das hören wollen, aber er will noch vorher genau, was sagen. Ich will eine Sache nur ganz kurz sagen dazu. Das Stück selber ist eigentlich sehr großformatig. Das dauert insgesamt 18 Minuten, besteht aus vier sehr unterschiedlichen Teilen. Es ist allerdings ein Stück, was auch sehr hohe szenische Anteile hat. Das heißt natürlich, nicht alle Abschnitte dieses Stückes sind jetzt perfekt geeignet für eine Radiosendung. Und letztendlich ist es auch so, also beispielsweise in der Alfred-Schnittke-Akademie vor 2 Wochen haben wir das Stück komplett gespielt. Das hat dann auch eine Videoebene und mit allem, was drumherum gehört, was aber einen riesengroßen technischen Aufbau dann hat. Und im Konzert in der GEDOG am 18. Juni werden wir nur den ersten Abschnitt daraus spielen. Deswegen steht das so jetzt auch im Blurred Edges-Programm. Und das kleine Exzerpt, was wir jetzt aber gemeinsam hören werden, ist nicht der erste Satz, sondern der dritte Satz, weil der erste Satz eben auch, da spielt sozusagen das szenische Geschehen eigentlich eine ebenso große Rolle wie die reine Musik. Damit der dritte Satz für sich genommen Sinn macht, muss ich noch 2 Sätze kurz vorausschicken. Wie immer bei Sascha Lemke sind unheimlich viele Metaebenen in die Musik eingewoben. Und er zitiert eigentlich im ersten Satz ganz versteckt und am Anfang kaum raushörbar einen von Brahms Walzern. Wobei da gibt es noch sozusagen eine Fußnote. Dieser erste Satz trägt den Untertitel leider nicht von mir. Da ist bekannt, dass Brahms diesen Satz über die Partitur von Johann Strauss die schöne blaue Donau geschrieben hat. Sprich, er sagte, ist ganz hübsch, schade, dass ich das nicht komponiert habe. Genau. Und dieser Brahms-Walzer, der taucht ganz so ein bisschen als Schatten im ersten Satz immer mal wieder so ein bisschen auf. Und er kommt aber dann im dritten Satz, den wir jetzt gleich anhören werden, wieder. Da kommt er dann eigentlich, da spielen wir mehr oder minder so ein bisschen, zumindest Fetzen der Originalfassung. Es ist aber drüber gelegt eine mikrotonale Verfärbung und man hört also eigentlich das, was wir live spielen, plus eine Tape-Zuspielung, mit der wir uns genau synchronisieren. Und dieser Walzer ist dann sozusagen erkennbar, der Walzer von Brahms, aber der ist irgendwie so ein bisschen krumm und schief und verzerrt und löst sich dann am Ende zunehmend in Luft auf und verwandelt sich dann in den letzten Satz des Stückes, wo sich eigentlich die gesamte Musik dann immer mehr auflöst. Wir werden am Ende des dritten Satzes rausgehen, aber das muss ich alles kurz erklären, sonst ist ein bisschen schwierig zu erraten, was denn eigentlich der Kontext für dieses Stückchen Musik sein soll. Jetzt kann es losgehen. Okay. Thank you. Okay, ein abruptes Ende von dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, gespielt von Jennifer Heimer und Bernhard Volkrager, zwei des Piano Breakfast Clubs, die heute im Studio sind bei FSK, bei der Klingding-Sendung, in der es um Blurred Edges geht, das Festival für experimentelle und andere Musik in Hamburg vom 2. Juni bis 18. Juni mit 66 Konzerten an 35 verschiedenen Orten. Und der Piano Breakfast Club ist heute vollständig im Studio und wir sprachen, Bernhard hat gerade erklärt, so ein bisschen über dieses Stück, das wir gerade gehört haben, von Sascha-Lina Lemke, Album Blätterer, Movement One. Und die Interpretation, die dann am 18.06. in der GEDOG zu hören sein wird. Das nächste Stück hatte ich in der letzten Sendung gespielt von Moritz Eckert, Melodie 1.0 für Melodika und Klavier von 1998. Schreibmaschine ist auch dabei. Oder sind es andere Stücke? Nee, das stimmt. Das stimmt, das ist dasselbe Stück. Okay. Ja, im April schon gespielt. Und ja, Moritz Eckert ist, kann das von unserem Namen sagen, dass wir sehr gern immer wieder seine Musik aufhören. Wer Moritz Eckert kennt, weiß, dass das ein sehr lebendiger und neugieriger Mensch ist. Und er überträgt das einfach alles in seine Musik. Und in diesem Fall ist Steven, glaube ich, der Erste, der tatsächlich dieses Stück auf eine Melodika aufgeführt hat, denn ich glaube, das Stück existiert auch in anderen Besetzungen für Violoncello, Violine und Klavier, für B-Klarinette, Schreibmaschine und Klavier. Aber Steven ist derjenige, der es zum ersten Mal auf Melodika aufgeführt hat. Und vielleicht mag er kurz über seine Melodika etwas erzählen. Also eigentlich war ursprünglich Melodika, glaube ich, aus Japan und war, wenn ich mich nicht irre, nach dem Krieg, als die halt so arm waren und das ist eine Art Instrument, was sie halt in der Schule benutzen können. Ich glaube, so habe ich das irgendwo auf Wikipedia gelesen. In letzter Zeit ist das jetzt eigentlich häufiger benutzt, von Popmusikern und so und Jazzmusikern. Jacob Collier hat zum Beispiel auch das mal benutzt. Und das ist durchaus ein tolles Instrument. Das ist wie ein Klavier. Es klingt ein bisschen wie, keine Ahnung, ein Akkordeon vielleicht, wenn man ein Akkord spielt. Und ich habe einen Hinweis bekommen, dass ich über mein eigenes Melodika reden sollte. Und zwar, das ist ein von Suzuki Hammond mit 44 Tasten. Das Besondere ist, dass es diese Melodika ist einfach viel schöner vom Klang. Es kann viel besser kontrolliert werden, die Lautstärke zum Beispiel. Und es klingt auch tatsächlich genau wie bei Toy Pianos, die Instrumente sind alle unterschiedlich und diese klingt für mich ziemlich süß vielleicht, ein bisschen weicher. Und die meisten Melodicas haben ungefähr 37 Tasten. Das ist dann F, das kleine F bis F3, genau. Und dieses Hammond hat noch zwei Töne extra bis G3 und ein paar Töne extra unten bis zum kleines C. Ich dachte, du wirst jetzt sagen, dass diese Melodika, dass deine Melodika die A-Klasse der Melodika ist. So, darauf wollte ich hinaus. Klar, es ist ja auch gegriffen. Das ist tatsächlich das Beste. Aber das ist dann nicht mehr so eine Melodika, die man so in dem Mund hat, oder? Ist es mit Schlauch? Doch. Ja. Also ich spiele das viel lieber direkt mit dem Mund, mit so einem Mundstück, weil ich bin einfach kein Blasinstrumentalist und ich habe nicht so gutes, ich kann nicht so gut lang oder tief oder keine Ahnung atmen. Und deshalb ist es viel besser, wenn man das direkt so in einem kleinen Mundstück hat. Also. Mit dem Schlauch kann man zwar zweihändig viel besser spielen, viel komplizierter spielen, aber ja, ich glaube, es wirkt für mich auch wie ein ernsthafteres Instrument, wenn man das einfach wie ein, keine Ahnung, wie ein Klarinett oder wie eine Oboe in die Hand hat, sozusagen. Also in diesem Fall spielst du tatsächlich die B-Klarinettenstimme mit der Melodika, mit Mundstück. So. Ja. Es sieht ohne Schlauch. Ohne Schlauch sieht es einfach auch viel, viel schicker aus, Steven. Ja, das auf jeden Fall. Aber dann muss man halt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand festhalten. Genau, festhalten, während die andere Hand. Also das sind dann Sprünge ein bisschen komplizierter. Bisschen wie bei Toy Piano, man muss sozusagen viel eine andere Handhaltung haben, weil die Oktave nicht so groß ist wie beim echten Klavier. Aber anders als beim Toy Piano kann man bei Melodica meistens nicht sehen, was man spielt, weil okay. Das einfach nicht in einem Sichtpunkt ist. Und deshalb finde das eigentlich ganz eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Okay. Und ihr spielt ihr noch mehr Stücke von Moritz Eckert? Bernhard macht es. Okay. Oh, Bernhard spielt noch mehr. Ich mache noch Advanced Kabuki. Advanced Kabuki ist ein Stück, wo Moritz Eckert selber darüber sagt, es ist eigentlich eine augenzwinkernde Studie über alle die merkwürdigen Spielbewegungen, die manche Pianisten zumindest machen, wenn sie ihr Instrument spielen. Wir machen ja immer ganz viel dann irgendwie in der Luft und alles Mögliche. Alles so Bewegungen, die einen also ein bisschen in den Flow bringen und gleichzeitig ein bisschen auch selber inspirieren. Und er benutzt diesen Kabuki-Begriff. Kabuki ist ja ganz artifizielles, uraltes, mittelalterliches, japanisches Theater und sozusagen eben auch ein Inbegriff für eine, wie soll man sagen, hochartifizielle und gleichzeitig so eben für unsere modernen Augen und Ohren etwas befremdliche Kunstform. Und das gesamte Stück hat sozusagen die Anweisung, dass man alles, was man da drin spielt, mit völlig übersteigerten Spielbewegungen und sozusagen ebenso richtig theatralisch bis affig und bis ganz strange, grotesk darstellen soll. Und dann gibt es bestimmte Punkte in dem Stück oder bestimmte Abschnitte. Da hat er sozusagen ganz klare Vorgaben, was man alles so machen soll. Aber auch die sind teilweise recht drastisch bis hin zu dem Punkt, dass man sich irgendwann mal dann selber ohrfeigen muss bei dem Stück und am Ende fällt man vom Stuhl und landet auf dem Fußboden und bleibt da wie tot liegen. Damit endet das Stück. Und dann gibt es eben auch eine ganze Menge Stellen. Da ist es einem eigentlich freigestellt, was man macht, oder da steht nichts extra drin. Aber es geht letztendlich darum, dass einfach eine maximal übersteigerte gestische Performance zu den Tönen, die man eigentlich wirklich spielt, dazukommt. Ach, es ist eigentlich toll, weil man dann mal noch mal viel aufmerksamer darauf selber guckt, was man eigentlich beim Spielen, beim Klavierspielen normalerweise so alles zusätzlich macht. Also und dann gleichzeitig, wenn ich ein normales Stück spiele. Wenn ich ein normales Stück, genau, das hat ja immer die Auswirkung, dass man dann danach, wenn man ein wieder in Anführungszeichen normales Stück spielt, dass man dann ganz anders drauf guckt, was man da eigentlich so alles macht. Und ansonsten, ist es... Ich sag mal so, als Pianist beneide ich ja ganz häufig beispielsweise Menschen, die Cello spielen oder die ein Blasinstrument spielen oder so, weil die sich eigentlich an ihrem Instrument oder mit ihrem Instrument unheimlich frei bewegen können. Also Klarinettisten zum Beispiel bewegen sich unglaublich viel, die stehen und haben sozusagen einen riesen Aktionsradius beim Spielen. Cellisten Klavier, Kuscheln sogar. Hockt man halt immer auf seinem Hocker und erstens dann noch mit der Seite sozusagen, man kann das Publikum nicht anschauen. Dann hat man, wenn man viele Töne zu spielen hat, muss man eigentlich möglichst immer so mucksmäuschenstill wie möglich sitzen, sonst kommt die Kontrolle durcheinander. Und mal dann so richtig da theatralisch und ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, auch was ich vergessen habe zu erwähnen ist, man spielt diverse Töne mit der Nase und dann gleichzeitig am Ende auch gleichzeitig mit dem großen C vom linken Fuß, okay. Also ganz oben mit der Nase und ganz unten auf der Klaviatur gleichzeitig mit dem großen C. Das wird in meinem Alter allmählich schon ganz schön schwierig, das hinzukriegen. Aber es macht Spaß. Könntest du das theoretisch mit einfach links und linken rechten Hand so spielen? Das wäre überhaupt kein Problem. Aber das ist der Sinn der Sache, steht nicht darin, dass ich das praktisch mache, sondern dass ich das maximal unpraktisch mache. Genau, also das ist eigentlich so die Kernidee des Stückes. Das ist natürlich jetzt auch was, das macht jetzt keinen Sinn, davon eine Tonaufnahme zu machen und zu sagen, wir spielen das jetzt als Tonaufnahme. Aber es tut durchaus seine Wirkung als Stück im Konzert. Und ich habe einen Heidenspaß. Okay. Das kann ich bestätigen. Ja, eigentlich, ich wusste, dass du eigentlich tot auf dem Boden liegst. Eigentlich sollten wir das nächste Stück einfach so spielen mit Bernhard. Eigentlich soll ich da liegen bleiben, das stimmt. Genau, das wäre ja, eigentlich ganz schön. Aber er hat doch seinen Part bei dem Ballonstück. Das ist ja ein Quartett. Also so, dann A, stimmt. Ja, da müsst ihr mich wiederbeleben. Vorher. Gut, und das letzte Stück ist dann tatsächlich der Fidei Esercitio di Pazia, das Studie des Wahnsinns. Des Wahnsinns, okay. Obwohl, aber so wie ich euch verstanden habe, spielt er das ja schon ganz kontrolliert. Und also, wir spielen das hochprofessionell. Ja, wir versuchen, das total texttreu zu machen. Mhm, gut. Und strikt. Versuchen ist das. Ja, die Ballons machen nicht immer mit, aber eigentlich vom Prinzip machen wir das mega präzise und todernst. Mhm, solange wir das todernst durchhalten. Ja, das müsst ihr unbedingt. Also, das ist ja praktisch das No-Go für alle, die solche Stücke spielen. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich für euer Kommen und dass ihr euch hier ins Studio bewegt habt und über die Musik gesprochen habt, die ihr machen werdet am 18.06. in der GEDOG um 18 Uhr, der Piano Breakfast Club. Ich habe noch ein langes Programm, das soll jetzt keine Aufforderung sein, irgendwie alles zu beenden, aber wollte nur sagen, dass sich dann, sonst sind die anderen ein bisschen enttäuscht, dass die Stücke von ihnen nicht gespielt werden. Auf jeden Fall. Ich kann aber auch schon sagen, dass nach der Sendung, ich hoffe, das klappt jetzt, weil ich habe mich bei einem Stück irgendwie vertan mit der Einordnung. Auf jeden Fall hatte ich eine Nachtschleife vorbereitet, weil die Sendung, die eigentlich angekündigt ist, komischerweise im Programm schon für 23 Uhr, aber normalerweise eigentlich erst um 24 Uhr beginnt, Electronic Jam, die wird nicht stattfinden. Also dafür habe ich dann eben eine Nachtschleife klingen die Nachtschleife vorbereitet, die dann innerhalb von 2,5 Stunden alle Stücke in ganzer Länge nochmal zu Gehör bringt. Und das wird dann ab 24 Uhr frühestens irgendwie zu hören sein. Und da kann man eure Musik dann auch nochmal hören, zumindest das Schmackesstück, das du mir zugeschickt hast, Jennifer. Und vielen Dank nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Gerne, immer wieder. Wir danken Blood Edges und Radio FSK. Ja, super, wunderbar. Und ich gehe gleich weiter mit dem Programm. Und zwar gehe ich so ein bisschen zurück. Das ist ein Konzert, jetzt muss ich gerade nochmal rausfinden. Okay, das ist am 16. Juni, also 2 Tage vorher. Allerdings um 22 Uhr, ganz hier in der Nähe, in der Druckerei im Gängeviertel. Und zwar ist das Quench und die Maßnahme. Quench und die Maßnahme hat mir was zugeschickt in Persona. Michael Steinhauser, 2 Stücke, die nun einen ganz anderen Charakter haben werden als das, was wir gerade gehört haben. Ich lasse sie einfach mal laufen. Und sechs Joch, die Kettchen durch, die Knute aller Farben. Halt sie hoch, ganz unbefleckt, so rein und ohne Narben. Die Revolution der weißen Flagge, sie macht uns alle frei vom nationalen. Nach den zwei Stücken von Michael Steinhauser nun die nächste Ankündigung, und zwar für den 14.06. im Golden Pudel Club. Ich glaube, das ist auch 20 Uhr oder um die Zeit rum. Spielt No Q. No Q ist ein Projekt mit Nickerson, Tintin, Patrone, RVDS, Maximilian Klass, GEK. Ein Projekt, das sich 2021 während der Residenz von Nickerson im Ausland in Berlin formierte. Und sie hat eben die anderen Musikerinnen und Musiker eingeladen für einen Konzertabend. Da hat sich dann ein, wie schreibt sie, rotierend, brüchig, melodiöse Sound-Essays sind dabei entstanden mit unterschiedlichem Instrumentarium. Und das wollen sie wieder aufführen im Golden Pudel Club. Und ich bekam eine Aufnahme zugeschickt, die, glaube ich, das ist eine Live-Aufnahme vom Konzert von im Ausland, Berlin letztes Jahr. Und da hören wir jetzt rein. Moje oči jsou moja ústa. Les paupières sont mes lèvres. À toi sous ma langue, qu'est-ce que sommes la poussa? À toi sous ma langue, qu'est-ce que sommes la poussa? À toi sous ma langue, les paupières sont mes lèvres. À toi sous ma langue, qu'est-ce que sommes la poussa? Tous sous ma langue, qu'est-ce que sommes la poussa? Tous sous ma langue, qu'est-ce que sommes la poussa? Tous sous ma langue, qu'est-ce que sommes la poussa? Les paupières sont mes lèvres. Mes cheveux sont les dents de ma bouche. Mon œil est la langue de ma bouche. L'étoile de l'œil est le bout de la langue. Mon élève est mon baiser. Mon bandeau est le doigt de ma bouche. Les paupières. Les paupières. Les paupières sont mes lèvres.

Soweit ein Ausschnitt von No Cue, dem Konzert, das stattfinden wird am 14.06.2023 im Rahmen von Blurred Edges im Golden Poodle Club ab 20 Uhr. Und wir gehen gleich weiter mit dem Programm zurück in den 12.06.2023. Im Künstlerhaus Faktor wird auftreten Dong Su und B in Bad Weather sowie Wang Zi Xu Stage Design. Dong Su macht Performance und B in Bad Weather ist ein Ensemble, eine kollektive Figur aus Düsseldorf. Und sie wird zusammen mit Dong Su, Komponistin und Performerin aus Hamburg, ein Dialog zwischen sich und dem Publikum innerhalb des Konzerts von Take Care. Sie sprechen über den Impuls der Selbstfürsorge, der Fürsorge für andere sowie des freiwilligen Angenommenseins in Bezug auf die komplexe Erfahrung der asiatischen Diaspora. Und das also am 12.06. im Künstlerhaus Faktor. Und ich habe eine Aufnahme bekommen von Dong Su, die hat den Titel Full Experience Demo 2. Thank you. nach dem Full Experience Demo Be in Bad Weather hörten wir zuletzt von und mit Dong Su und Be in Bad Weather an dem Projekt von ihr. Dong Su wird am 12.06. im Künstlerhaus Factor auftreten im Rahmen von Blood Edges mit dem Programm Take Care. Und ich gehe gleich weiter, bleib bei dem Ort, Künstlerhaus Factor. Ein langes Programm, das dieses Jahr wieder von Stark bewölkt vorgestellt und präsentiert wird. In der letzten Sendung hatte ich schon einige Acts davon ein bisschen vorgestellt. Einmal von Anais Thürlings, präpariertes Klavier. Dann Daniela Fromberg und Stefan Reuk, Berlin, Kartons, Elektronik, Objekte. No Par On, Louis Reis und Luciano Maggiore, Aktionen im Raum. Von Auguste Vicunaite, Berlin, Tonbandgeräte. Das sind alles die Sets, die da gespielt werden. Dann kommt Birgit Ulher und Peter Wrba aus Prag mit Trompeten, Objekte, Elektronik. Michael Meyerhoff wird zwei Stücke wohl spielen und Gregory Büttner hat mir zugeschickt, er wird spielen Elektronik und Objekte mit dem speziellen Set, das er dafür sich erarbeitet hat. Dabei werden Klänge durch mitschwingende Objekte und verschiedene vom Alltag entnommene Resonanzkörper, zum Beispiel Rohre und Blechdosen, moduliert. Und Gregory Büttner hat eben eine Aufnahme mir zugeschickt von Daniela Fromberg und Stefan Reuk. Die nennt sich Jenseits der Wand, von einer Installation ist da die Rede. Und davon hören wir jetzt einen Ausschnitt. Thank you. Ein Ausschnitt aus dem Track Jenseits der Wand von Daniela Fromberg und Stefan Roig, Teil des Konzerts am 10. Juni 2023 im Künstlerhaus Faktor. Stark bewölkt, lädt ein zu einem opulenten Konzertabend mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedenen Acts. Und ich gehe gleich weiter zu Annette Stenzel. Annette Stenzel wird eine, muss ich gerade den Text suchen, wird einen anderen Ort suchen bei ihrem Konzert am 10.6. Im Programmheft ist er angekündigt zum 4.6., aber er findet statt am 10.6. im Rondell am Heinzpark. The Memory of Feelings, Psychology of Velocity, die findet ab 16 Uhr statt am Rondell am Heinzpark und ist ein Konzertspaziergang in drei Teilen durch den Park. Es singen die Mezzosopranistin Carla Genschi, Caroline Schnabel, Marianne Ntinu und Xiaofei Ma. Gemeinsam erkunden sie die grafischen Notationen von Annette Stenzel, dieses Mal a cappella und nach Farbkategorien. Das bekam ich eben einen Track auch von Annette Stenzel zugesandt, der hat den Titel Mein Film 16. Gli strumenti della mia prigionia, la sedia, il tavolo, il letto. Distruggo il campo di battaglia che era la mia dimora. Strappo le porte perché possa entrare il vento e il grido del mondo. Mando in frantumi la finestra. Con le mani insanguinate strappo le fotografie degli uomini che ho amato e che mi hanno usato. A letto, a tavola, sulla sedia, per terra. I set fire to my prison. I throw my clothes into the fire. I rinsed the cloth that was mad out of my breast. I walk into the streets clothed in mud. Mein Film 16 von Annette Stenzel mit dem Hinweis auf das Konzert am 10.06. und dem zweiten Hinweis, am besten immer in die Webseite zu gucken, www.vamh.de oder www.blurrededges.de. Da ist immer das aktualisierte und zum Teil korrigierte Programm zu lesen. Es hat ein paar Verschiebungen bei Konzerten gegeben, die bei Blurred Edges im Programmheft eingetragen sind und die dann woanders auf andere Orte oder andere Termine gelegt wurden. Wir gehen weiter mit einem zweitägigen Projekt, das zu tun hat mit Chris Kultkepp. Infinite Material Recursion. Ein Projekt, das eine Performance mit 33 Lautsprechern ist, zwei Subwoofern, Kupferdrähte, Publikum, perkussive Instrumente, Kontrabassmaterialien, zwei Musikerinnen, mehr als 50 virtuelle Klangquellen, die Voice of God, Dante-Netzwerk und. Das findet statt im Immersiv Audio Lab, im Tonlab, im dritten Stock, im Mediencampus Finkenau, HAW Hamburg, Finkenauer 35. Unter anderem treten da auf Bad Groupie, das ist Chris Kultkepp und Jeff Surak. Und dann gibt es noch mehrere andere Acts, die dort stattfinden werden, unter anderem mit Stefan Droschka, Christian Merkel und dann gibt es noch Installationen, die von 16 bis 22 Uhr zu sehen sind. Die Konzerte beginnen um 18 Uhr in dem genannten Mediencampus Finkenau im dritten Stock, einmal am 9. Juni. Von 16 Uhr ist das geöffnet bis 22 Uhr und am 10. Juni 16 Uhr bis 22 Uhr. Und eine Aufnahme, die ich bekommen habe, ist von Bad Groupie, das ist Chris Kultkepp und Jeff Surak, Version 2. Thank you. Ja, und wie immer läuft mir die Zeit so ein bisschen davon. Wir gehen weiter, und zwar einige Schritte nach zu Beginn des Festivals auf den 3. Juni. Da wird ein Duo hier zu hören sein. Ein Duo mit Frauke Olbert und Gisbert Vatti. Gisbert Vatti spielt Gitarre und Frauke Olbert ist Sängerin. Und das ist ein umfangreicheres Projekt mit dem Titel Shut Up and Play Your Guitar or Sing Some Insect Melodies. Der Part 1 sind Insect Melodien, gesungen von Frauke Olbert, einmal von Meredith Monk, dann von Mathis Sonnier, Cannibal, und von Frauke Olbert offensichtlich selbst eine Komposition Insectoides und von Enno Poppe Wespe. Der Part 2 ist dann Gisbert Vatti, Gitarre und E-Gitarre gewidmet, Vinko Globokar, Dialog über das Wasser, und von Fausto Romitelli, Trash TV Trance. Zwei selten gespielte Kompositionen für Gitarre. Und ein Auszug muss ich noch spielen von Vinko Globokar, Dialog über das Wasser. Über Wasser. Thank you. ein kurzer Ausschnitt von Gisbert Vati, gespielt Vinko Globokar, Dialog über Wasser. Und nun zusammen mit Frauke Olbert ein Stück von Silvano Bussotti, Ultima Rara. Das war ein kurzer Ausschnitt. Frauke Albert und Gisbert Vati mit Ultima Rara von Silvano Bussotti. Ein Stück, das zwar nicht gespielt wird, aber die beiden spielen am 3.6. im Künstlerhaus Wagner ab 20 Uhr im Rahmen des Blood Edges Festivals. Als letztes eine Aufnahme mit Camilla Nebbia. Camilla Nebbia wird das Trio Hosho erweitern. Hosho, das Trio mit John Hughes und Chad Poppel und, ich gucke jetzt gerade mal nach, Jörg Hochapfel. Und in der letzten Sendung hatte ich ein Stück von Hosho gespielt, ohne Camilla Nebbia. Und diesen Tag heute nun mit Camilla Nebbia oder ein Solo von Camilla Nebbia, Desho Keme Lieve, Tenorsaxophon gespielt. Thank you. Mit diesem Track von Camilla Nebbia, mit dieser Aufnahme von Camilla Nebbia, geht die Klingding-Sendung heute zu Ende. Das zweite Blurred Edges Feature. Nochmal der Hinweis auf die Festivalseite www.blurrededges.de. Informationen über die Klingding-Sendung gibt es unter www.hierunddazusammengeschrieben.de/klingding.html. Die nächste Klingling-Sendung wird während des Festivals stattfinden, am 16. Juni, wieder um 22 Uhr bei FSK 93,0, 101,4. Und über die Webseite kann eben auch noch der Mitschnitt angehört werden, beziehungsweise als Podcast wird es angeboten unter www.hierunddazusammengeschrieben.de/klingding.html. Und jetzt geht es gleich weiter mit der Klingding-Nachtschleife, 2,5 Stunden, mit den Aufnahmen, die heute zum Teil nur angespielt wurden, von den verschiedenen Konzerten, die ich angekündigt habe. Und ich wünsche noch weiterhin angenehme und anregende Unterhaltung bei FSK 93,0, 101,4 oder 5, ich weiß gar nicht mehr, im Kabel. Und ja, viel Vergnügen.